verstreicht die Zeit meiner Jugend schon gern. Mehr zu loben den Herrn will ich stets sein bereit. Dich nur will ich allein loben stets im Gesang. Will die Stimme dir weihen, Herr, zum Opfer als Dank. Wenig Jahre sind's nur, seit der Heiland mich fand. Doch will ich in sein Land folgen stets seiner Spur. Dich nur will ich allein loben stets im Gesang. Will die Stimme dir weihen, Herr, zum Opfer als Dank. Lasst uns dienen dem Herrn in der Jugend schon gern. Opfern ihm Kraft und Zeit will ich freudig und gern. Dich nur will ich allein loben stets im Gesang. Will die Stimme dir weihen, Herr, zum Opfer als Dank.